SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Das ist das Thema von der heutigen Episode Mental X Electronic hier auf SRF Virus und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Ich bin der Mental X, ich bin die Host für die nächsten 3 Stunden. Erwarten durch die wirklich die absolute Essenz und zwar die besten Tunes vom November. In der zweiten Hälfte von der heutigen Show spiele ich dir noch einen Teil von meinem Live-Set vom Hive, wo ich vor einem guten Monat aufgelegt habe. Einer von meinen absoluten Favorite Tracks im November, das ist der hier, Georgia. Julie heisst die Dame Around Your Space. Mark Romboy hat die entdeckt und hat sie natürlich dann prompt auf sein Label gesigned, nämlich Systematic. Und das ist ein absoluter Tune. Schön, reiss ich mit. Viel Spaß. November hat für mich das britische Label Crosstown Rebels gesorgt. Das Label rings um Damien Lazarus ist höchst unberechenbar. Das zeigt sich damit, dass sie zurzeit Dee Ramirez, eine von denen Progressive- und Tech-House-Legenden am Start haben. Ein Act, der eigentlich, naja, wenn man so ein bisschen die Diskografie von Crosstown Rebels anschaut, es recht weit bis jetzt von ihrem Repertoire weg ist. Jetzt aber released er seine aktuelle Scheibe namens Afraid zusammen mit seinem Studiopartner Danny eben auf dem besagten Label von Damien Lazarus. Das Ding ist sexy, es ist groovy und es ist unglaublich progressive. So, diese Woche bin ich nicht live hier im Studio, sondern ich mache eine Ferien. Am nächsten Freitag bin ich aber dann wieder live hier hinter den Turntables. Aber ich habe gefunden, so, hey, Sound kriegst du auf jeden Fall. Darum so meine absoluten Highlights aus dem letzten Monat, sprich aus dem November. Im zweiten Teil der Sendung dann so einen kurzen Live-Mitschnitt von meinem Set im Hive, wo ich auch im November gehabt habe. ein Tune oder die absolute Essenz vom November 2017. Das sind meine absoluten Highlights in Sachen Tunes. Vorher hast du die neue Paul Hamilton mit Full Intentions gehört. Und jetzt wechseln wir von Kanada über in Schweiz, genauer gesagt nach Zürich. Da ist natürlich der Effekt daheim. Und vor zwei Wochen hat er die EP zum ersten Mal in exklusiven vorgestellt. Das ist wirklich unmenschlich, was er hier produziert hat. Das ist der Effekt aus Zürich mit Rectification. Was rauskommt, keine Ahnung. Aber Playlist, die findest du online auf srf.ch/mentalx. Und der heutige Podcast kannst du natürlich auch gratis downloaden. Und zwar auf srf.ch/mentalx. Und natürlich auch via SRF Virus App und auf iTunes. Check's aus. ist jetzt wirklich mit unter einer der besten Tracks. Und zwar nicht nur vom November 2017. Ich würde sogar meinen, ich werde ihn voraussichtlich Best of 2017 reinnehmen. Es kommt aus den USA, produziert hat es ein Fairchild, ein Produzent, der sehr anonym lebt und vor allem auch bleibt. In den letzten 3 Jahren hat er gerade mal 4 EPs rausgegeben, insgesamt 10 Tracks, aber alle auf einem dermassen hohen Niveau, dass er einfach spruchlos macht. Darum hören wir uns jetzt auch den Track, das ist Fairchild mit The Light in You. unserem Virus. Ich bin der Mentlix, ich bin am Freitag zu oben zuständig für das Elektronische. Heute zwar nicht live im Studio, weil ich habe mir eine Woche Ferien gegönnt, aber dafür kriegst du trotzdem einen Sound, oder genau deshalb bekommst du einen Sound, und zwar meine absoluten Fave-Tunes vom letzten Monat, sprich vom November 2017. In der zweiten Hälfte von der heutigen Show, in einer guten Stunde, gibt es dann noch einen Teilmitschnitt von meinem Set im Hive vor 3-4 Wochen. Habe ich dort aufgelegt, es war wirklich eine irre schöne und eine sehr harmonische Party, und wie es dann dort hat getönt hat, das erfährst du. So tönt es richtig. So, Hintergrundinfos zu der heutigen Show, Playlisten und natürlich den Podcast zum Downloaden findest du auf srf.ch/mentlex. Schönes Wochenende. Sam Kalev aus Miami. Er ist ein gebürtiger Bulgar, gerade 10 neue Tracks rausgegeben. Dementsprechend habe ich mich echt schwer hier auszusuchen. Ja, okay, weil das ist der Beste, weil ich bin ein riesiger Fan von Sam Kalev und ich bin sicher, wenn du meine Sendung regelmässig verfolgst, dann du sicher auch, weil was der Typ auf dem Kasten hat, respektive was er dann so wöchentlich oder monatlich produziert, das ist wirklich ganz, ganz ein grosses Kino. Für die habe ich entschieden, das ist Sam Kalev mit einem Rapture auf seinem eigenen Label namens Outer Limits. We'll be right back. basigen Techno aus Russland. Wieder einmal mehr ist die Ivanji mit einem Remix, den er gemacht hat. Für wen? Da ist mir der Name entfallen. Aber ich tue es auf jeden Fall auf die Playliste. Und die findest du gerade neben dem Podcast auf srf.ch/mentlix. Der Podcast von der heutigen Best of im November Show kannst du natürlich auch noch gratis downloaden auf iTunes. Check es einfach mal aus. Gerade als nächstes kommt ein Greenwich mit einem Green Sense. Mono Yoke. Tönt irgendwie japanisch, kommt aber tatsächlich aus Polen und zwar ein sehr geschätzter DJ-Kollege und Produzent von mir. Das ist seine aktuelle Scheibe. Ich finde sie wirklich umwerfend. Arterials heisst sie. Wo sie genau rauskommt oder rausgekommen ist vor 3 Wochen, da bin ich mir unschlüssig. Aber die Hintergrundinfos zu der heutigen Show, die weiss ich garantiert und die findest du auf srf.ch/mentalx. Der Podcast von der heutigen Show bekommst du natürlich auch via SRF Virus App und selbstverständlich auch bei iTunes. Heute erzogen frei nach dem Thema Favorites and Honeybees. Meine aktuellen Favoriten vom Monat November. Die hast du jetzt die letzten 1,5 Stunden gehört. Nach 20 Minuten machen wir so weiter und dann gibt es Part 1 von meinem Live-Mitschnitt aus dem Hive. Ist auch vor 3 oder 4 Wochen gesehen. Vom November 2017. Die hast du jetzt gehört. Jetzt gibt es noch eine knappe Stunde Live-Mitschnitt und zwar von meinem Set im Hive Club in Zürich letzten Monat. Und schon 2,5-stündiges Set gesehen und ich habe gefunden, so Moment. Also, die muss einfach mal aufteilen und zwar in 3 Teile über die nächsten Wochen. Einerseits der ruhige, der kräftige und der spacige Teil. Heute zu oben jetzt mal der ruhige Teil und sage ich da einfach viel Vergnügen, oder? SRF Virus Essential Tune. We'll be right back. Sous-titrage

Die letzten 60 Minuten hast du gehört, Mentlix live at Hive, und zwar der ruhige Part. In der nächsten Woche folgt noch der kräftige und der spacige Part. So, nächsten Freitag bin ich wieder live hier im Studio, dann habe ich nämlich die Ferien fertig und würde mich sehr freuen, wenn du wieder live einschaltest. Am Freitag ab der 7. Uhr oben, wie gewohnt. Hintergrundinfos zu der heutigen Show, Playliste, die Sendung als Podcast bekommst du auf srf.ch/mentlix. Schön warm anziehen und gut durchs Wochenende kommen. Gute Nacht.